بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، machen wir weiter mit der 25. Frage. Was ist der Beweis des Koran und Sunna, dass As-Sidq, die Wahrhaftigkeit, eine Bedienung für La ilaha illallah darstellt? Und da bringt er verschiedene Sachen, wie gewohnt wieder mit dem Koran-Vers. Und das ist ein sehr schöner Beweis, inshallah ta'ala, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat al-Ankabut, die ersten drei Verse, Alif Lam Mim, denken oder glauben denn die Menschen, dass sie in Ruhe gelassen werden, nur weil sie sagen, wir glauben, ohne dass wir sie prüfen, ohne dass sie geprüft werden, dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, wir haben bereits diejenigen, die vor ihnen waren, geprüft. Allah wird ganz gewiss diejenigen kennen, und hier im Arabischen, jetzt, Alladhina Sadaqu, von Siddiq, Sadaqu, kennen, die wahrhaftig waren und die Wahrheit sprechen, die wahrhaftig sind, und er wird ganz gewiss die Lügner unter ihnen erkennen. Na, bezüglich der Wahrhaftigkeit. Und Ibn Malik al-Ansari berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, es gibt keinen Diener, der eine bessere Erfüllung seines Lohns haben wird, als derjenige, der La ilaha illallah spricht, und dabei nichts anderes im Sinn hat als das Wohlgefallen Allahs, so dass das Höllenfeuer ihm verwehrt wird. Ein bisschen erklärende Übersetzung ist das. Im Arabischen heißt es mal min ahadin yashhadu an la ilaha illallah. Also es gibt keinen, der bezeugt la ilaha illallah. Also dass es keinen Gott gibt außer Allah und dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener ist oder Diener Allahs ist, sadiqan min qalbih. Also wahrhaftig von seinem Herzen, illa harramahullahu ala nar, außer dass Allah ihn für das Feuer haram macht. Also Allah bewahrt ihn vor dem Feuer sozusagen. Ich denke, das ist eine bisschen bessere Übersetzung, Allahu alam. Und dann bringt es hier im Arabischen, im Deutschen ist der Hadith komplett hier erwähnt worden, wahrscheinlich damit man das einfach besser versteht. Es geht um den Beduinen des Propheten sallallahu alaihi wasallam kommt und ihn über die Pflichten im Islam fragt. Er sagt, was ist für mich Pflicht? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erklärt ihm den Islam und sagt fünf Gebete am Tag und in der Nacht. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, gibt es noch andere? Er sagt nein, es sei denn, du machst Freiwillige und so weiter. Erklärend die Säulen des Islams, die Pflichten des Islams, und das ist ein Beweis für viele Gelehrten, dass nur die fünf täglichen Gebete Pflicht sind, dass nur das Fasten im Ramadan Pflicht ist, dass nur die Zakat Pflicht ist und so weiter, dass andere Sachen eben nicht unter die Pflicht so fallen, wie diese fünf Säulen eben fallen. Und dann sagt der Beduine, bei Allah, ich werde nicht weniger und nicht mehr tun. Ich werde nur das tun, was du gesagt hast. Und dann ist geht er. Also er wird nur die Pflichttaten nicht freiwilliges machen, aber auch nicht weniger als Pflichttaten. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam lächelte daraufhin und sagte, aflaha in sadaq. Hier das Wort sadaq. Er wird erfolgreich sein, wenn er wahrhaftig darin ist. Wenn er wahrhaftig, also wenn er das, was er gesagt hat, dass er es einhält, diese Pflichten, dann wird er ins Paradies kommen. Und das ist halt der Beweis, dass as-sadaq, die Wahrhaftigkeit, eine Bedienung von La ilaha illallah ist, weil nur durch La ilaha illallah und die Barmherzigkeit Allahs kommt man ins Paradies. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.